noch trocken. Die Temperaturen sinken auf minus 1 bis minus 8 Grad. 14.05 Uhr. SWR 2 Extra. Die Macht der Musik. Feature am Sonntag. One, two, three, check. It's okay. That's it, man. Der 2. März 1991 ist ein Trauertag für ganz Frankreich. Die Flaggen sind auf Halbmast. Eine unnennbare Stimmung weht durch die Straßen. Der Pariser Verkehr steht still. Die ganze Stadt ist leise. Serge Gainsbourg ist tot. Die Meldung steht an der Spitze der Nachrichten. Sie bildet den Aufmacher der französischen Tagesschau. Bonjour, les obsèques de Serge Gainsbourg ont été célébrées ce matin à Paris dans l'intimité au cimetière Montparnasse. Serge Gainsbourg wurde heute in geschlossener Gesellschaft auf dem Friedhof von Montparnasse in Paris beigesetzt. Das Begräbnis wird auf allen Sendern übertragen. Es ist ein nationales Großereignis. Die gesamte Prominenz des Landes ist da. Angeführt von Frankreichs schönsten Frauen. Vorneweg die blutjunge Bambou, Gainsbourgs letzte und jüngste Witwe, gefolgt von Vanessa Paradis, Isabella Gianni, Catherine Deneuve und Françoise Hardy. Die Witwen, Mätressen und Interpretinnen von Serge Gainsbourg haben sich wie von selbst in chronologischer Reihenfolge aufgestellt, wobei die heute 75-jährige Bardot das Schlusslicht bildet. Hinter ihnen die mächtigsten Männer des Landes. Und das Zusammentreffen von Kultur, Mode und Politik treibt merkwürdige Blüten. Die Bardot und Mitterrand teilen sich die Abschiedsreden. Vom Agen-Provokateur zum Klassiker. Serge Gainsbourg von Rebecca Patouche. Ich habe mit Schmerzen vom Tode von Serge Gainsbourg erfahren. Durch seine Liebe zur Sprache und sein musikalisches Genie hat er das Chanson auf die Stufe der Kunst erhoben, die dadurch die Sensibilität einer Generation bezeugen. Er war unser Baudelaire, unser Apollinaire. Er erhob das Chanson in den Rang der Kunst. Mitterrand adelt Gainsbourg als Klassiker der französischen Hochkultur. Chirac ist wie immer geerdeter. Er feiert ihn lieber als Helden der Popkultur und bringt bei der Gelegenheit eine verspätete Liebeserklärung an die Bardot unter. Harley Davidson ist eingebrannt in meinem Herzen, weil es von Brigitte Bardot gesungen wurde, die ich sehr liebe. J'irais peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Je n'ai besoin de personne, en Harley Davidson. Als das Grab für die Fans zugänglich wird, drängelt sich ein wilder Haufen auf den Friedhof. Transvestiten, Schwule, Hippies, Punker, jede Subkultur ist vertreten. Kurioserweise auch die Gilden der Taxifahrer und die der Polizei. Wie zum Kindergeburtstag haben alle etwas mitgebracht. Gummibärchen, Teddybären, Spielzeug und Luftballons. Und Proviant für die weite Reise. Gitan-Zigaretten, Pastis und jede Menge Kohlköpfe. Und damit Gainsbourg ganz sicher ankommt, jede Menge Metro-Tickets. Paris ist im Ausnahmezustand und überall in Frankreich weinen die Leute, sogar in den entlegensten Dörfern. Die britische Rockjournalistin Sylvie Simmons ist überrascht. Selbst der Tod von John Lennon hat England nicht so erschüttert. Ich war in Bordeaux, als Gainsbourg starb. Und was dann passierte, konnte ich nicht fassen. Wirklich, alle waren in Trauer. Mein alter Nachbar, ein Winzer, war in Trauer. Ein Professor hat geweint. Und ich dachte, wie kann dieser Mann einem so breiten Spektrum gefallen? Dieser Mann, der Je t'aime moi non plus gemacht hat. Es gab keinen Sinn für mich. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel, qui bat cœur à corps perdu. Auch in der großen Popwelt in England und Amerika wundert man sich. Denn mit Gainsbourg feiern die Franzosen einen Pornografen als Nationalhelden, einen Mann, der den Soundtrack von Emmanuel komponierte, seine Interviews vorzugsweise der Pornozeitschrift Louis gab und der mit dem Gestöhne von Je t'aime berühmt wurde. Der Journalist und Freund von Serge Gainsbourg, Gilles Verlin, erinnert sich an die vielen anderen Skandale. Als er live vor Millionen Zuschauern zu Whitney Houston sagte, der armen, köstlichen und zarten Whitney Houston, als er sagte, I want to fuck her, da fanden die Franzosen das lustig. Als er einen 500-Franc-Schein verbrannte, das fand man schon weniger lustig. Als er Lemon Incest sang, ein Lied über den Inzest mit seiner 11-jährigen Tochter, ist er zu weit gegangen, obwohl die Melodie schön ist und der Text unangreifbar. Als er den Videoclip mit seiner Tochter im Bett gedreht hat, er im Pyjama-Unterteil, sie im Pyjama-Oberteil, sowas würde heute nicht mehr durchgehen. Ganze 40 Jahre geht Gainsbourg den Franzosen auf den Wecker. Und die kriminelle Energie scheint ihm dabei nicht auszugehen. Er hat die Provokation sehr weit getrieben mit einem Album namens Rock on the Bunker aus den 70er Jahren, wo er über Nazi-Dessous sang und Hitler in Szene setzte. Darauf gab es ein Chanson, das Nazi-Rock hieß und alle schockiert hat. Er sang Rock on the Bunker, SS in Uruguay. Für die Franzosen ist Gainsbourg mehr als ein Popstar. Er ist ihr schwierigstes Kind. Ungehorsam, verzogen und furchtbar neugierig. Einer, der immer wieder neues Gelände erkundet hat. Wild und anarchisch. Aber es ist derselbe anarchische Geist, der ihn am Ende zerstört. Verkommen, versoffen, amoralisch. So ist er den Leuten in Erinnerung geblieben. Dabei hat er alles brav angefangen. Aufgewachsen ist der behütete Lucien Ginsburg im Schoß einer kunstliebenden russisch-jüdischen Familie, die 1919 auf der Flucht vor den Kommunisten nach Frankreich kam. Still, ruhig und diszipliniert, der kleine Ginsburg entwickelt sich zu einem artigen Kind, wie es im Buche steht, schreibt Gedichte, spielt Klavier, vor allem aber will er Maler werden. Ein Maler wie sein Vater Joseph Ginsburg, der das Malen zugunsten der Musik aufgeben muss. Denn als er nach Frankreich emigriert, braucht der Familienvater dringend Arbeit, egal welche. Im Rotlichtbezirk Pigalle wartet der Pianist Abend für Abend auf ein Engagement für die Nacht. Die arrivierten Musiker werden im Café rekrutiert, die weniger erfolgreichen müssen auf die Straße. Joseph Ginsburg muss draußen warten. Genau wie die vielen Prostituierten. Und so fühlt er sich auch. Besonders, wenn er wieder für die Transvestiten spielt. Der Vater von Gainsbourg, Joseph Ginsburg, war klassischer Musiker, der eine Zeit lang zwar als Barpianist und Dirigent in Tanzlokalen gearbeitet hat, aber eine unglaubliche Ehrfurcht vor klassischer Musik hatte. Als Serge klein war, musste das Radio ausgeschaltet werden, sobald Serge Chansons hörte. Es hieß, Chansons sind Dreck. Lustig, dass ausgerechnet Gainsbourg zum Repräsentanten des französischen Chansons wurde, wo sein Vater ihm sagte, dass es Dreck ist. Der alte Ginsburg setzt seine ganze Hoffnung in den Sohn, treibt ihn an, bringt ihm Klavierspielen bei, Zeichnen und schickt ihn an die École des Beaux-Arts de Montmartre, die Akademie der Künste. Dort studiert Gainsbourg die großen Stile. Im Louvre kopiert er Meisterwerke über Meisterwerke. Aber er wundert sich, durch das Kopieren allein springt kein eigener Stil heraus. Leider ist Gainsbourg ungeduldig und größenwahnsinnig. Seine Ex-Frau Jane Birkin erinnert sich genau. Er konnte seine Bilder nicht ertragen, weil er nicht Bacon war. Er wollte Goya sein, aber das war er nicht. Und das ging ihm auf die Nerven. Deshalb hat er eines Tages seine Bilder über dem Kopf seiner ersten Frau zerschlagen. Eine Hälfte davon besitze ich. Es war aus dünnem Holz. Ich meine, ihren Kopf gibt es noch. Die restlichen Bilder hat er in einem Feuersturm vernichtet. Angeblich um die 200 Stück. Gainsbourg liebt die großen Gesten. Er ist 30. Vom Maler hat er nur noch die vom Papa finanzierte Atelierwohnung, die Attitüde und die Assistentin von Dali in seinem Bett. Wie immer kümmert sich sein Vater. Er organisiert dem Sohn wieder mal eine beeindruckende Palette von Jobs. Als Plakatmaler verschönert Gainsbourg die Lippen der Monroe. Gleichzeitig unterrichtet er Kinder aus Konzentrationslagern in Malerei und Gesang. Und er lernt etwas, das auf der Akademie niemanden interessiert hat: die Kraft des Dilettantischen. Den Charme der Regel nicht zu folgen. Er liebt Kinderstimmen. Und diese ungelenkten Kinderzeichnungen. Bis zum Schluss hängt das Gekrakel bei ihm in der Wohnung. Als der alte Ginsburg seinen Sohn als Barpianisten im Transvestitenlokal Madame Arthur unterbringt, geht die eigentliche Karriere von Gainsbourg los. Ohne sein Wissen. Weil ihm das Lokal so peinlich ist, tritt er lieber unter falschem Namen auf. Frank Coda, was für die Franzosen etwa wie Frank Fuge klingt. Aber er fühlt sich wohl und die Transvestiten mögen ihn. Ja, sie ermutigen ihn sogar, erste Chansons zu schreiben. Unveröffentlichte Titel wie «Ça ne vaut pas la peine de parler» – «Es ist nicht der Rede wert», die später von missgünstigen Experten als «überhaupt nicht der Rede wert» vernichtet werden – finden in der 200 Pfund schweren Lucky Sarcelle eine inbrünstige und gewichtige Interpretin. Gainsbourg macht sich gut. Er steigt auf und wird Pianist d'ambiance im etwas seriöseren Cabaret Milord Larsouy. Dort hat immerhin Jacques Brel angefangen und dort steht auch die große Michel Arnon auf der Bühne. Im Milord Larsouy geht es solider zu als bei Madame Arthur. Aber Gainsbourg ist trotzdem nur ein Lakai. Zumindest fühlt er sich so, als menschliche Jukebox, die für desinteressierte Gäste spielt. Manchmal begleitet er die Chansonniers am Klavier, aber er will sein eigenes Publikum. Und das kriegt er auch. Nach Feierabend am eigenen Tresen verprasst er seine Lohntüte innerhalb weniger Minuten, lautstark und für alle sichtbar. Wie auch sonst. J'ai gagné deux sacs pour toute la nuit. Mais j'étais tellement snob. On peut pas jouer toute la nuit, donc ils mettaient un disque. J'allais au bar, je dis maintenant je suis client, tu me sers. Combien je te dois deux sacs? Il faut être con. Pas si con que ça. J'étais fier. Ich verdiente 2000 Francs für die ganze Nacht, aber ich war so versnobbt, dass ich in meiner Pause, als zwischendurch eine Platte aufgelegt wurde, an die Bar ging und sagte: Jetzt bin ich Kunde. Du bedienst mich. Wie viel macht es? 2000? Klingt bescheuert. Vielleicht weniger, als man denkt. Ich war stolz. Als wir ins Luxusrestaurant Rasputin gegangen sind, habe ich seine russische Seite verstanden. Seine Großzügigkeit, wenn er 100-Franc-Scheine in die Geigen stopfte und dabei rief, das sind Huren wie ich. Ich fand es genial. Ich fand ihn genial. Das findet Gainsbourg auch. Nur wissen es die anderen noch nicht. Damit es sich rumspricht, beschließt Gainsbourg, ein paar Hits zu schreiben. Dazu gehört ja nicht viel. C'est nous les déménageurs de piano, des Steinway, des Pleyel et des Gavot, du tintement des pourboires et économique. Nous on connaît la musique. Eine höhere Kunst erfordert eine Initiation. Ich meine nicht eine niedere Kunst, wie die Scheiße, die wir fabrizieren. Fürs Chanson braucht man keine Initiation. Man braucht sie für die höheren Künste. Die Malerei, die Architektur und die klassische Musik, die Literatur. L'architektur. Frangin de malheur arrive à faire croire à tous les ballons que la vie c'est corrompue. Er hielt das Chanson für eine niedere Kunstgattung. Er hatte einen riesigen Respekt vor den klassischen künstlerischen Fächern, wie Malerei, klassischer Musik. Chansons hat er nur des Geldes wegen gemacht. Er hatte am Anfang gemerkt, dass er eine gewisse Begabung hatte, Texte zu schreiben und Melodien zu improvisieren. Manon. Manon. Non. Tu ne sais sûrement pas, Manon. Zum Trivialen gehört nicht viel, hat sein Vater immer behauptet. Aber genau das kriegt Serge nicht hin. 4 Jahre lang schreibt er Chansons, die niemand singen will. Außer dem dicken Transvestiten von Madame Arthur. Sinon. Gainsbourg muss weiter am Klavier schuften. Immerhin lernt er dabei das Repertoire der größten Chansonniers seiner Zeit kennen. Léo Ferré, Charles Aznavour, Jacques Brel, Guy Béard, Jacques Prévert. Den Kopf voller Chansons schreibt er weiter und er wird immer besser und eigenwilliger. Er entwickelt das, was ihm beim Malen gefehlt hat, einen eigenen Stil. Bizarr, aggressiv und verspielt. Seine Texte heben sich von allem ab, was Ende der 50er Jahre dem sogenannten Âge d'or des auteurs-compositeurs gemacht wird. Die Welt singt von tiefen Gefühlen. Gainsbourg singt von den Frauen der einen unter den Körpern der anderen. Die anderen schreiben für ihre Geliebte. Er schreibt von Dingsbums, Machin, deren Namen er vergessen hat. Er nutzt den Jazz, ich meine nicht den lahmen, sondern den peppigen, um Texte rüberzubringen, in denen er Frauen schreckliche Dinge an den Kopf wirft. Zum Beispiel in La Recette de l'amour, Rezept der Liebe. Oder C'est mortel ennui, diese tödliche Langeweile, wo er seiner Freundin in etwa sagt, in deinen Augen spiegeln sich meine Augen wieder. Du hast Glück, es gibt dir einen Schimmer von Intelligenz. Das ist ziemlich aggressiv. Das ist quand extrem aggressiv. Kurioserweise hat er damit ausgerechnet bei den Frauen Erfolg. Eigentlich sind es nur 2 Frauen, aber die haben Einfluss. Michel Arnaud, die schöne Sängerin und Fernsehproduzentin, lädt ihn in ihre Sendung ein und macht ihn beim großen Publikum bekannt. Die kultivierte Literatenmuse Juliette Gréco stellt ihn in elitären Dichterkreisen vor und organisiert ihm Kritikerpreise und Zeitungskritiken. Gleich bei der Veröffentlichung seines ersten Albums Du Chant à la Une bekommt Gainsbourg den renommierten Prix de l'Académie Charles Gros. Im Paket enthalten eine Kritik des Romanciers Boris Vian und eine Art Vorwort des Surrealisten Marcel Aimé. Serge Gainsbourg ist ein 25-jähriger Pianist, aus dem ein Komponist, Autor und Interpret von Chansons geworden ist. Er singt über Alkohol, Ehebruch, schnelle Autos, Armut und triste Berufe. Seine Chansons, entstanden unter dem Einfluss einer nicht vom Leben begünstigten Jugend, haben alle den Anstrich von Melancholie, Bitterkeit und manchmal sogar die Härte von Bestandsaufnahmen. Ich wünsche Gainsbourg, dass das Glück ihm endlich zulächeln möge, wie er es verdient, und etwas Sonne in seine Chansons bringt. Seinen Schützling hat Aimé dabei etwas aufgepäppelt. Gainsbourg wird um 5 Jahre verjüngt, seine allererste Interpretin, eine übergewichtige Drag Queen, verschwiegen und kein Wort über die 4 Jahre Fronarbeit als Pianist d'Ambiance. Dafür dichtet er dem verwöhnten Papasöhnchen eine tragische Kindheit an. Kurzum, Gainsbourg wird der Öffentlichkeit als wildes, romantisches Genie präsentiert. Und so fühlt er sich auch. Mit dem ersten Preis in der Tasche wird Gainsbourg sofort größenwahnsinnig. Kritiker schön und gut. Jetzt will er das echte Chanson-Publikum. Die sonst zu Brel und Piaf ins Konzert gehen. Gainsbourg hat keine 10 Chansons geschrieben und sieht sie schon auf der Bühne des Pariser Olympia. Gefeiert, bejubelt, belagert. Denn hinter seinem Klavier hat er ja miterlebt, wer alles auf die Bühne gelassen wird. Dilettanten, Autodidakten und Nichtskönner ohne Gesangsausbildung. Als Gainsbourg seine große Chance bekommt, im Vorprogramm von Jacques Brel, ist alles ein wenig anders. Bisher kennt er nur die kleine Bühne von Milor Larsoy, wo ihm das Publikum fast auf dem Schoß sitzt. Jetzt fühlt sich alles viel zu groß an und komischerweise auch viel zu leise. Gainsbourg vermisst, was er im Larsoy am meisten gehasst hat, die lauten Stimmen eines desinteressierten Publikums. Zum allerersten Mal warten alle nur auf ihn. Er will nach Hause. Aber der Bühnenschieber schiebt ihn auf die Bühne. Ich begleitete ihn, während er auf Tournee war. Ich hatte schon viel über das Lampenfieber von Brel gehört. Das war aber nichts verglichen mit der Angst von Gainsbourg. Am liebsten hätte er sich hinter irgendjemandem versteckt. Als der Vorhang aufgeht, steht er vor einem schwarzen Loch, vor Hunderten von Leuten, deren Gesichter er noch nicht einmal erkennen kann. Denn er hat sich extra viel Licht ins Gesicht strahlen lassen, um sein Publikum nicht zu sehen. Der Schock ist ganz beiderseits. Am Anfang seiner Karriere machte er den Leuten Angst. Als er auf die Bühne trat, stießen die Frauen Angstschreie aus. Er sah ja auch furchterregend aus, mit dem Licht, das die Ohren leuchten und ihn leichenblass erscheinen ließ. Zumal er sich auch noch ins Profil drehte, um seine messerscharfe Nase zu zeigen. Als Gainsbourg zu singen anfängt, wird alles noch schlimmer. Man hatte mit dem kraftvollen Gesang eines zweiten Brel gerechnet. Stattdessen wird man mit schwer verständlichem Genuschle eines introvertierten Menschen konfrontiert, der seinen Text zwischendurch immer wieder vergisst. Zu einem Zeitpunkt, wo die Montans das Publikum mit Tanzschritten bezaubern, wo die Piafs sich vor Schmerzen auf der Bühne winden, steht Gainsbourg wie ein Kaninchen im Licht vor seinem Publikum und macht einfach gar nichts. Vor Angst dreht er sich sogar unmerklich immer mehr dem Ausgang zu, bis er die ohnehin schon unverständlichen Texte mit dem Rücken zum Publikum singt. Andere würden für immer einpacken. Gainsbourg unternimmt gleich den nächsten Anlauf. Im Vorprogramm der flamboyanten Sängerin Barbara. Diesmal will er alles besser machen. Daher bringt er sich Verstärkung mit. Seine zweite Ehefrau, die für ihre Tobsuchtsanfälle berühmt-berüchtigte Prinzessin Pancrazi, von der Gainsbourg sich schnell wieder scheiden ließ, um bei seinem Vater einzuziehen, gibt ihm Rückendeckung. Etwas zu viel. Sie geht auf das Publikum los. Ein Konzertbesucher erinnert sich. Die Zuschauer haben sich während seines Auftrittes gegenseitig geohrfeigt. Vor lauter Angst klebte Gainsbourg förmlich am Boden. Man sah seine Beine unter der Hose zittern. Er traute sich kaum, in den Zuschauerraum zu blicken. Manche Leute fanden ihn genial, viele aber fingen an, ihn auszupfeifen. Beide Lager wurden handgreiflich. Den Schlägen der empörten Menge war Gainsbourg nur knapp entkommen. Dem Lynchen der Kritiker entkommt er nicht. Als die ersten Zeitungskritiken herauskommen, geht der Horror erst recht los. Von allen Seiten wird nachgetreten. Neandertaler, plattgefahrene Kröte, Kartoffelgesicht, Dracula, Monster. Gainsbourg hat senkrecht zum Kopf rangeklatschte Ohren, dazu riesige Augenlider und elenddürre Ärmchen. Ein Außerirdischer, Man fragt sich, wo er aufgegabelt wurde. Er selbst scheint sich diese Frage zu stellen. Kaum auf der Bühne will er wieder gehen. Ein Glück, dass ihn keiner zurückhält. Die Hässlichkeit von Gainsbourg wird im Handumdrehen legendär. Dabei ist Hässlichkeit nachgerade ein Attribut des französischen Chansonniers. Die Piaf, die mit ihren wirren Haaren wie ein zerrupftes Küken aussieht und auch so genannt wird, Piaf. Ihr Chauffeur, der verwachsene Zwerg Charles Aznavour, der sich auf Befehl der Piaf wenigstens die dicke Nase operieren musste. Der deformierte Riese Philippe Clay und nicht zu vergessen Jacques Brel. Belgier mit Pferdegebiss, der von den Franzosen als Dorfpfarrer verspottet wird, l'Abbé Brel. Aber selbst der kommt beim Publikum durch. Lionel Rissler. Ich kann mich erinnern, als Brel zum ersten Mal im Fernsehen erschien. Damals sang er Le Plat Pays. Auch er sah gewöhnungsbedürftig aus und er fühlte sich überhaupt nicht wohl vor der Kamera. Brel. Er war ungeschickt, spielte schlecht Gitarre, aber er erzählte von gewöhnlichen Menschen. Und darum war er dem Publikum sehr nah. Avec la mer du Nord, pour dernier terrain vague, et des vagues de dunes. Brel macht sich nicht hübscher als sein Publikum. Gainsbourg tut es. Er gibt den Dandy, englischer Anzug, elegante Krawatte und Maniküre. Mit lackierten Fingernägeln tritt er vor ein Publikum, das es gewohnt ist, seinesgleichen zu sehen. Einfache Männer und Frauen, die viel gearbeitet, erlebt und gelitten haben und die das auch zeigen. Der Pferdezüchter Jean Gabin, die Prostituierte Edith Piaf, der Chauffeur Aznavour. Die kennen die Härten des Alltags. Und das sieht man ihnen auch an. Breitschultrig, muskulös, ramponiert von schwerer Körperarbeit und weit über 50. Das männliche Schönheitsideal orientiert sich am amerikanischen Western. Gary Cooper, John Wayne. Und auch die Frauen sind keine Püppchen. Sie sind erwachsen, lebenserfahren und alle, Damia, Friel, Piaf, sichtbar von Alkohol, Kummer und Krankheit gezeichnet. Wie auch ihre Chansons, die sogenannten Chansons réalistes. Lionel Rissler, Experte des französischen Chansons. Es ist die absolute Misere. Armut, Trunksucht, Krankheiten. Nehmen Sie zum Beispiel Les Roses Blanches. Die weißen Rosen von Marthe Silva. Die Geschichte einer kleinen Göre, die weiße Rosen klaut, um sie ihrer sterbenden Mutter im Krankenhaus zu bringen, beim Stehlen aber erwischt und so lange aufgehalten wird, dass die Mutter schon gestorben ist, als sie im Krankenhaus ankommt. Das ist ein Chanson réaliste. Das totale, absolute, unabwendbare Drama. Das Chanson réaliste ist den Franzosen so etwas wie der Blues für die amerikanischen Sklaven. Von Arbeiterdarstellern für Arbeiter. Es dient der Bewältigung eines schweren Arbeitsalltags. Wenn der Maurer zur Arbeit geht, heißt es in Parce ça me donne du courage von Henri Salvador, singt er Chansons, denn sie machen ihm Mut. Mais le notaire qu'on voit passer avec son nez glacé, sa petite serviette, son pardessus et son air compassé, rasant les murs du vieux lycée à petits pas pressés. Oh, qu'il est triste, triste, triste. Das Kleine gegen das Große. Der Arbeiter gegen die Maschine, der Mensch gegen sein Schicksal. Das Chanson réaliste liebt stark Kontraste, kräftige Farben und hohes Pathos. Ohne Angst vor Kitsch und Peinlichkeit bauscht man die kleinen Abenteuer des Alltags zu ganz großen Dramen auf und adelt den Arbeiter zum Heroen. Das Chansonpublikum will weinen, staunen und mitgerissen werden. Kurz, es will starke Emotionen, wie im Kino. Dafür bedient man sich hemmungslos in den populärsten Epen und Mythen des 19. Jahrhunderts. Aus den Elenden von Victor Hugo und der menschlichen Bestie von Emile Zola wird hemmungslos geklaut. Noch heute bedient sich das Chanson bei den großen melodramatischen Stoffen der französischen Literatur und übersetzt sie in Populärkultur. Das Chanson, ein Stück Literatur für die, die abends zum Lesen zu müde sind. Rausch, Drogen, Prostitution, Gainsbourgs Themen klingen nach hartem Alltag. Dabei wurde der behütete Sohn eines überfürsorglichen Vaters erstaunlich von den Härten des Lebens verschont. Drogen hat er jedenfalls nie genommen. Und er hat sich auch nie in ein schnelles Auto gesetzt. Selbst auf seine ersten sexuellen Erfahrungen muss er lange warten. Er ist fast 30, als er seine Jungfräulichkeit ablegt. Zu diesem Zeitpunkt betrinkt er sich zum ersten Mal. Bis dato kennt er den Rausch nur aus der Literatur, genau genommen aus den Büchern seiner Lieblingsautoren Baudelaire, Huysmans und Oscar Wilde. Sie beliefern ihn mit Stoffen, vor allem aber mit Witzen, Pointen und Aphorismen. Und die trägt Gainsbourg in naiver Unverschämtheit ans Chansonpublikum weiter. Zu einem Zeitpunkt, wo die Chansonniers ihr Innerstes noch nie so offen gezeigt haben, resoniert hier ein pubertierender Klugscheißer über die Absurditäten des Alltags und wundert sich dann über die Reaktion seiner Zuhörer. Als er den Poinconneur de Lila, den Metroschaffner von Les Lilas, anstimmt, glauben die Leute, dass er sich über sie mokiert. Gilles Verlin. Gainsbourg war ein sogenannter Rive-Gauche-Künstler. Die Künstler, die auf dem linken Seineufer in den literarischen Kabarets auftraten. Im Gegensatz zur rechten Uferseite, auf der die Arbeiter ausgingen. Gainsbourg war ein Künstler vom linken Seineufer. Bizarrerweise trat er aber auf der anderen Seite des Flusses auf der Rive-Droite. Und das, obwohl es eine tiefe soziale Kluft gab, einen Kampf zwischen den Rive Gauche und den Rive Droite Sängern. Entre les chanteurs qui étaient Rive Gauche et Rive Droite. Au fond de la cave, paraît qu'il y a pas de sous-métier. Moi, je fais des trous dans les billets. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Ich mache kleine Löcher in die Metro-Tickets und werde am Ende selbst im großen Loch enden. Damit endet nicht nur das Chanson, sondern auch die Bühnenkarriere von Gainsbourg. Er macht die Leute gehässig, handgreiflich und aggressiv. Dabei ist das, was das Publikum verabscheut, nicht mal seine Hässlichkeit, sondern sein Habitus. Der Habitus des Schönlings. Jeder andere würde endgültig aufgeben. Gainsbourg macht Witze. Wenn man mir sagt, dass ich hässlich bin, lache ich leise, um dich nicht zu wecken. Die meisten würden versuchen, sich hübscher zu machen. Gainsbourg geht in die Berufshässlichkeit. Er akzentuiert seine Fehler, lässt sich die Haut noch fahler schminken, die Augenränder grünlich. Und durch die kürzeren Haare erscheinen Ohren und Nase nun gigantisch. Vor allem aber macht er die Hässlichkeit zu seinem Thema. Er studiert die Klassiker der Schauerliteratur, Dracula, Frankenstein, Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Und plündert und verbrät sie in den eigenen Chansons. Dr. Jekyll, il avait en lui un Monsieur Hyde qui était son mauvais génie. Mr. Hyde ne disait rien. Und so heißen sie auch. Frankenstein, der böse, hässliche Wolf, hässlicher als hässlich und natürlich... Mon nom est Hyde, Mr. Hyde. Docteur Jekyll n'a eu dans sa vie que des petites garces qui se foutaient de lui. Mr. Hyde, dans son cœur, prenait des notes pour le docteur. Dazu sucht er sich den hässlichsten Mann des Landes, den deformierten Riesen Philipp Clay, und dreht mit ihm gemeinsam ein Horrorvideo. Mittlerweile kann man kein Interview mehr mit Gainsbourg führen, ohne dass er über sein Aussehen spricht. Selbst beeindruckt von der eigenen Hässlichkeit, erzählt er darüber wie von einem Naturphänomen. Unkontrollierbar und faszinierend. Mit der Ablehnung des Publikums beginnt sein Aufstieg. Jetzt, da er selbst sichtbar unter Liebesentzug leidet, ist er einer von ihnen. Und das gefällt den Leuten. Sie mögen ihn nicht, aber sie sind fasziniert von ihm. Zumal sein Leben immer märchenhaftere Züge annimmt. Ausgerechnet seine extreme Hässlichkeit befördert ihn ins Reich der schönen Frauen. Als der Produzent des Films »Wollen Sie mit mir tanzen?« auf die fiese Visage von Gainsbourg stößt, engagiert er ihn vom Fleck weg. Ohne Casting und Proben stellt er ihn an die Seite von Brigitte Bardot. Michel Boiron sah mich während eines Auftrittes im Cabaret Les Trois Baudets und engagierte mich für den Film Voulez-vous danser avec moi, wegen meines beunruhigenden Aussehens. Als herauskommt, dass Brigitte Bardot sich in ihren Filmpartner verliebt hat, steigt Gainsbourg in der Hässlichkeitsskala rapide auf. Aus hässlich wird monströs. Man unterstellt ihm dunkle Abgründe und mysteriöse Kräfte. Dazu haben seine Filmrollen enorm beigetragen. Killer, Perverse, Verräter und natürlich den Marquis de Sade. Durch die Filme lernt er seine Hässlichkeit weiter aufzufrisieren. Auf den Covern seiner Platten sieht er nicht mehr hässlich aus. Man hat Angst vor ihm. Und das ist sexy. Die Frauen fliegen auf ihn. Und zwar die ganz großen Kaliber. Brigitte Bardot, Isabelle Adjani, Catherine Deneuve, Mireille Darc, Vanessa Paradis, Françoise Hardy. Das sind Frauen, die so schön sind, dass sie keinen schönen Mann an ihrer Seite brauchen. Neben dem hässlichen Gainsbourg strahlen sie sogar umso heller. Und er weiß, ihre Schönheit ins rechte Licht zu setzen. Er nimmt Alben mit ihnen auf, dreht Videos, macht die besten Fotos. Und gleichzeitig dürfen sie sich wie eine Gangsterbraut fühlen, unterwegs mit dem bösen Mann. Jane Birkin. Mir passte es sehr gut, dass die Leute ihn furchtbar finden. Als ich klein war, besaß ich einen Papagei, der alle Leute biss, außer mir. Er liebte mich innig, weil ich ihn unter den Flügeln streichelte. Ja, er liebte mich. Die Leute aber wunderten sich, fragten mich, wie kannst du diesen hässlichen Papagei lieben? Ich aber dachte, mein Papagei ist ein liebes Tier. Das aber dürfen die anderen nie erfahren. Es ist mein Geheimnis. Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est Bonnie. À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom Bonnie Parker et Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit. Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi? Prétend que nous tuons de sang-froid. C'est pas drôle, mais on est bien obligé de faire taire celui qui se met à gueuler, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Chaque fois qu'un policeman se fait buter, qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer. Am Anfang versuchte Gainsbourg noch Gefühle zu zeigen. Er legte die Hand aufs Herz, weitete die Augen und modulierte die Stimme. Das fiel zwar niemandem auf, aber für seine Verhältnisse ging Gainsbourg erstaunlich weit. Jetzt, nach der Pleite seines letzten Live-Auftritts, macht er Schluss mit den großen Gefühlen. Serge Gainsbourg stilisiert sich zum Automaten. Abwesend und unbeweglich steht er da und hebt höchstens mal eine Braue. Lächeln gestrichen. Von nun an ist Gainsbourg eine Jukebox, in die man Münzen hineinwirft. Jukebox, Jukebox, je suis claqueur de doigts devant les Jukebox. Jukebox, Jukebox, je claque des doigts devant les Jukebox. Jukebox, jukebox, je suis claqueur de doigts devant les jukebox. Jukebox, jukebox, je claque des doigts devant les jukebox. Das Chansonpublikum hat ihn abgelehnt. Jetzt schlägt Gainsbourg zurück. Er stilisiert sich zur Fassade, ohne Tiefe und ohne Herz. Der neue Gainsbourg tritt nicht mehr vor Menschen auf, nur noch vor Maschinen, vor Kameras. Und er verhält sich auch so. Jukebox, jukebox, jukebox, je claque des doigts devant les jukebox. Cool und unbeweglich steht er inmitten seiner Girls. Eine exotischer als die andere, die Beine leicht gespreizt à la James Bond. Harte Männer tanzen nicht. Auch das Mikro hält er, als wär's eine Pistole. Aus dem schüchternen Penela ist ein eiskalter Engel geworden. Jetzt kann ihm nichts mehr passieren. Serge Gainsbourg. Eine Oberfläche, unter der sich nichts weiter verbirgt als Kälte. Das neue Image steht auch für sein leitendes künstlerisches Prinzip. Als erster französischer Chansonnier überhaupt schreibt er Texte, die sich jeder Form von Tiefe, Deutung und Bedeutung entziehen. Aus dem einfachen Grund, dass sie keinen Sinn ergeben. Erstmal jedenfalls. Laurent Ballandrin ist musikalischer Verleger. Er betreut den künstlerischen Nachlass von Gainsbourg, hat Einblick in seine Partituren und Manuskripte. Gainsbourg ist der erste Franzose, der ganz besonders mit den Worten spielt. Er spielt so mit dem Klang der Sprache, dass man den Inhalt erst versteht, wenn man den Text liest. Beim Hören bleibt man einfach beim Klang hängen. Der Sinn stellt sich später ein. Le sens va venir en second. L A E dans la T I T I A. L A E dans la T I T I A. Sur ma Remington portative, j'ai écrit ton nom Laetitia. L A E dans la T I T I A. Im Chanson Laetitia hat er sein Prinzip vielleicht am weitesten getrieben. Darin zerlegt er den Namen der Angebeteten in seine einzelnen Buchstaben. Und das Merkwürdige daran, es ergibt ein rührendes Liebeslied. C'est une fleur bien maladive, je la touche du bout des doigts. L A E dans la T I T I A. S'il faut aller à la dérive, je veux bien y aller pour toi. L A E dans la T I T I A. Ma raison en définitive se perd dans ces huit lettres-là. L A E dans la T I T I A. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Un des exemples, en fait, les plus frappants, ça va être sur une de ses chansons. Eines der auffälligsten Beispiele ist das Chanson La Javanaise. Dort heißt es, j'avoue, j'en ai bavé, pas vous. Normalerweise würde man sagen, j'avoue, j'en ai bavé, pas vous. Gainsbourg durchtrennt immer wieder die Worte, was völlig unüblich ist in der französischen Sprache. Ce qui est inusité dans la langue française. De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, Avril en vain me voue à l'amour. Als wäre die Sprache nur Partitur, legt Gainsbourg seine Atempause mitten in die Worte. Scheinbar jenseits von Bedeutung. Im Chanson L'ami couette zerhackt er das französische Wort cacahuète, Studentenfutter, um sich mit kindlicher Freude ganz auf das Kaka zu stürzen. La petite Noé veut plus parler. La cacao, mami cacao. Cacao. Und so albern und klangvoll hat in Frankreich noch niemand über Studentenfutter gesungen. Seine gesteigerte Freude am Wortspiel teilt Gainsbourg mit Shakespeare. Er hat auch sein Hamlet-Drama frei, aber sehr frei bearbeitet. In seinem Debütfilm Stern the Flasher liegt der Konflikt von Hamlet alias Stern the Flasher darin, dass er den Schülerinnen gerne seinen Po zeigen würde, was aber leider verboten ist. Sterns Tragik offenbart sich im berühmten Eingangsmonolog. Der Englischlehrer beschimpft seine Schülerinnen im miesesten Englisch und sein ebenso mieses Schicksal tritt sofort an die Oberfläche. Shakespeare, ich sterbe. Der Wortwitz ist für Franzosen sofort hörbar. To be or not to be? Not, not, not, pas not, not, N-O-T. Voilà, c'est bien. Maintenant tu vas essayer de m'écrire à chaque expire. Mais non, pas comme ça, bordel, comme ça se prononce. Écris chat, caisse, paix. Ar, chaque espoir. Und wenn Gainsbourgs Texte keine Brüche aufweisen, klingen sie so verdächtig glatt und banal, dass man sofort hellhörig wird. In Annie aime le Sucette, Annie liebt die Lollis, lässt ein junges Mädchen ihren Text mit der kindlichen Ernsthaftigkeit einer Zehnjährigen heruntersingen, als wäre es ein Kinderlied. Gleichzeitig aber hält er die eigene fiese Visage in die Kamera und steht nonchalant in der Ecke. Eine kleine Verschiebung mit großer Wirkung. Aus dem Kinderlied wird ein obszöner Text. Dabei hat Gainsbourg eigentlich wenig gemacht. Er hat an einem einzigen Regler gedreht und dadurch die gesamte Ordnung ins Wanken gebracht. Auch wenn er etwas kräftiger am Regler dreht, wie zum Beispiel in seiner Reggae-Cover-Version der französischen Nationalhymne. Gainsbourg schreibt klassische Chansons, an denen er höchstens ein, zwei Elemente verändert. Er erzeugt die größtmögliche Irritation mit scheinbar minimalem Aufwand. Und genau das macht ihn so unverwechselbar. Das, was ihn beim Malen noch gestört hatte, das Kopieren und Bearbeiten von fremdem Material, wird jetzt zu seinem Stil. Die Nationalhymne, Chopin, Bacon, Dali, Baudelaire oder Wilde, Gainsbourg klaut, plündert, plagiiert, wo es nur geht. Aber er lässt sich nicht Künstler schimpfen. Was er produziert, ist angeblich viel trivialer. In seiner Poetik, die Kunst des Furzens, betritt er die Werkstatt des weltberühmten Malgenies Eugenie Sokolov, der, was niemand weiß, an starken Blähungen leidet. Eines Tages entfuhr mir unversehens ein Furz von solcher Wucht, dass eine Fensterscheibe zerbrach und meine Hand wie die eines von Elektroepilepsie geplagten Kindes zitterte. Ich betrachtete zuerst die zu meinen Füßen zerstreuten Scherben, doch dann, als ich aufblickte und wieder meiner Zeichnung zuwandte, hielt ich fasziniert mitten in der Bewegung inne. Mein Arm hatte wie ein Seismograph funktioniert. Gainsbourg macht keine Kunst. Und er hat noch nicht mal den Antrieb von Kunst. Ihm geht es nur um eines: Geld. Das zumindest erzählte er in jedem Interview. Wie früher die Hässlichkeit, macht er jetzt das Geld zu seinem Thema und vergleicht sich vorzugsweise mit einer Prostituierten, die ihre Freier am Fließband abfertigt. Muscuri, Greco, Hardy. Gainsbourg schreibt für jeden, der zahlt. Das zumindest behauptet er. In Wahrheit sucht er seine Kunden sehr genau aus. Für Johnny Hallyday zum Beispiel will er auf keinen Fall schreiben. Den noch heute populärsten Rocker Frankreichs hält Gainsbourg für eine schlechte Kopie des amerikanischen Originals. Und genau das lehnt er ab. Schon als Kunststudent hat er sich geweigert, Kopien großer Meister in die Welt zu setzen. Er will selbst Originale produzieren. Dafür bedient er sich zwar hemmungslos bei anderen, aber er macht immer etwas Neues, bearbeitet und verfremdet das Material. Selbst in den banalsten Stücken kommt er mit Witz, Überraschungen und Frische. Und da er selbst nur Originale produziert, wird Gainsbourg bald ohne Ende gecovert. Seine Chansons funktionieren in jeder Tonart, von der zarten Bruni bis zu den wilden Starshooters. Je suis le poissonneur des lilas, le type pour croiser qu'on ne regarde pas. Y'a pas de soleil sous la terre, trop de croisière, pour que l'ennui j'ai dans ma veste les extraits du rideur du geste, et dans ce bouquin il y a écrit. Und selbst in den Coverversionen hat Gainsbourg eine Frische, die das Chanson verloren hat. Denn seit 30 Jahren ist es unverändert, musikalisch und textlich. Das große Gefühl ist nur mehr eine Pose und das spürt die Jugend. Sie wendet sich dem Pop, Beat und Rock'n'Roll zu und sucht sich die Emotion in der Fremde. Und es muss erst ein Fremder kommen, der sie nach Frankreich zurückholt. Aber das ist das natürliche Attribut des Chansons. Es hatte sich schon immer von den Rändern her erneuert. Charles Aznavour, Jacques Brel, Tino Rossi, sie kamen aus Armenien, Belgien und Korsika. Und so bringt ausgerechnet der herzlose Gainsbourg die Liebe dorthin zurück, wo sie hingehört, nach Frankreich. Man hat ihm vorgeworfen, das Chanson in den Abgrund zu treiben. Dabei hat er fast im Alleingang Frankreich vor der Übermacht des englischen Pop bewahrt. Und das Chanson vor dem Einschlafen. Die besondere Kraft von Gainsbourg ist, dass er Kultiviertheit mit Volkstümlichkeit verbindet. Für Frédéric Sanchez, Kurator der ersten Gainsbourg-Ausstellung, ist Gainsbourg der modernste und frischeste Klassiker, den es gibt. Und wenn man die Marseillaise heute noch singen kann, liegt es an seiner Reggae-Fassung. Denn er hat damit die Nationalhymne als Lied zurückgeholt. Aus dem steinernen Monument ist wieder ein lebendiges Chanson geworden. Und so wurde der unwahrscheinlichste Kandidat überhaupt, Serge Gainsbourg, zum Träger der Trikolore. Weil ihm das aber zu pathetisch ist, hat er sich mit einem Witz von seinen Landsleuten verabschiedet. Einen Tag nach seinem Tod erscheint ein Interview in Libération, in dem Gainsbourg erzählt, wie er sich gerade fühlt, jetzt, wo er tot ist, im Hintern seines Hundes. Zwei Tage nach seiner Beerdigung lässt er dann sein letztes Album erscheinen. Es heißt Requiem für ein Arschloch. Je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de. Sie hörten Vom Agent-Provokateur zum Klassiker, Serge Gainsbourg von Rebecca Patouche. Es sprachen Marina Tamaschi, Christiane Klann, Hubertus Gerzen, Wolf Ralfs, Joachim Jung und Michael Heinsohn. Ton und Technik Rolf Knapp und Birgit Schilling. Regie Günther Maurer. Redaktion Gerwig Epkes. Sie hörten eine Produktion des Südwestrundfunks aus dem Jahr 2008.